Deutschlandfunk, Medias Res. Wahrheit sagen, aber was ist genau gemeint mit Wahrheit? Einmal natürlich die grundsätzliche journalistische Ausrichtung, die ja heute gern kritisiert wird. Zu einseitig, zu interessengeleitet, nicht objektiv genug. Und dann steht aber auch der konkrete und faktische Wahrheitsgehalt auf dem Prüfstand. Und wenn wir nun über einen konkreten Vorwurf an Journalisten berichten, dann geht es uns nicht ums Anprangern, sondern um die Wahrung von Glaubwürdigkeit durch Berichterstattung. Es geht um den Autor Shamsul Haq. Er selbst bezeichnet sich als Pakistan-Experten. Er arbeitet als Journalist für diverse Zeitungen, für Magazine und fürs ZDF. Aber nun kommen Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit auf. Volker Siefert hat einige seiner Recherchen ins Visier genommen und ihn dazu befragt. Mein Name ist Shamsul Haq. Ich bin gebürtiger Pakistaner. Aber lebe schon seit über 30 Jahren in Deutschland, bin deutscher Staatsbürger, bin Terrorismusexperte und auch natürlich, da ich ein gebürtiger Pakistaner bin, arbeite ich undercover für den Spiegel, für den ZDF, für die Sonntagszeit. Shamsul Haq in einem Interview, das er Vatikan News Ende 2018 gegeben hat. Das Nachrichtenportal des Papstes befragt ihn zur Situation in Pakistan nach dem Freispruch von Asia Bibi. Die Christin saß lange wegen Gotteslästerung in der Todeszelle, wurde 2018 freigesprochen. Shamsul Haq sagt, er habe Zugang zu Asia Bibi. Wenn man Journalist ist, dann kommt man an solchen Connecten und behält man die in Augen. Und deswegen habe ich damals schon die Asia Bibi kontaktiert und auch besucht. Asia Bibi in der Todeszelle besucht? Zweifel sind angebracht. Ihr Anwalt heißt Saif Ul Maluk. Er lebt zurzeit in Europa, ist vor der Gewalt in Pakistan geflohen. Er erklärt per Mail auf Anfrage, kein Journalist kann in Pakistan Gefangene in der Todeszelle besuchen. Nur Anwälten und Familienangehörigen ist das erlaubt. Auch jetzt, wo sie an einem abgeschirmten Ort lebt, habe aus Sicherheitsgründen kein Außenstehender Zugang zu ihr. Asia Bibi, nicht der einzige Fall, wo Fragezeichen bei Aussagen des Islamismus-Experten und Journalisten Ul Haq angebracht sind. In einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung erklärte er kürzlich, die Al-Rahman-Moschee in Leipzig betreibe eine Ausbildungsstätte für Imame. Im Interview bestätigt er diese Darstellung. Dort werden einfach Imame ausgebildet in eine Moschee, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Ja, die Moschee wird beobachtet, sagt das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen. Doch der erste Teil der Aussage? Dazu Behördensprecher Martin Döring. Wir als sächsischer Verfassungsschutz können das nicht bestätigen, dass die Al-Rahman-Moschee ein Zentrum der Ausbildung radikaler Imame ist. Zweifel sind auch angebracht bei Ul Haqs im Oktober erschienenen Buch. Es heißt, eure Gesetze interessieren uns nicht und ist im Schweizer Orel Füssli Verlag erschienen. Er will für das Buch Undercover in über 100 Moscheen in Deutschland, Österreich und der Schweiz recherchiert haben, um mehr über die Radikalisierung von Muslimen zu erfahren. Folgt man seinen eigenen Angaben, war er ab April 2018 in Essen für mehrere Monate immer wieder undercover in einer Moschee unterwegs. Zeitgleich will er ab April in Österreich, wenig später in der Schweiz, in Berlin und Hamburg für 6 Monate jeweils in die Islamistenszene eingetaucht sein. Das Problem bei diesen zeitlichen Angaben zu seinen Recherchen? Sie müssen begonnen haben, als das Manuskript, folgt man seinen eigenen Angaben im Interview, bereits fertig abgegeben war. Und die Recherchen müssen noch angedauert haben, als das Buch schon veröffentlicht war. Wie erklärt er das? Das war die Taktik von mir, so zu schreiben, dass man genau so wie Sie durcheinander kommt. Okay, wann war der überhaupt hier? Wie war der hier? Wo, mit wem hat er geredet? In seinem Buch allerdings werden die Leser im Glauben gelassen, dass Angaben zu Orten und Zeiten den Tatsachen entsprechen. Und auch andere Angaben von Ul Haq werfen Fragen auf. Er will den 100 Moscheen, in denen er recherchiert hat, jeweils 100 bis 300 Euro gespendet haben, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Angenommen, die 100 Moscheen wären von ihm mit nur 100 Euro Spenden jeweils bedacht worden, wären das 10.000 Euro Zusatzkosten. Ein Betrag, der für einen freien Autoren sehr hoch scheint, nur um ein Sachbuch zu schreiben. Dazu kämen Reisekosten und Spesen für mehrere Monate in 3 Ländern und an vielen Orten. Der Orel Füssli Verlag will keine Details zu der finanziellen Vereinbarung mit Ul Haq nennen. Er verweist auf den Autor. Der spricht davon, dass sich das ZDF an den Zusatzkosten beteiligt habe. Das ZDF bestätigt nur so viel. Ul Haq hat für die Sendereihe Zoom als Co-Autor an einer halbstündigen Reportage, Titel Hass aus der Moschee, mitgearbeitet. Aber mit dem Buch habe das ZDF nichts zu tun, erklärt ein Sprecher. Beschäftigt man sich mit den Veröffentlichungen von Shams ul-Haq, bleiben viele offene Fragen zurück. Diese müssen beantwortet werden, soll der Journalismus als Ganzes nicht Schaden nehmen. Volker Siefert berichtete.